Streitaxt. Die Streitaxt erscheint zuerst im vierten Grade, südlich vom Sarg, golden den Schaft gegen Westen. Dies ist ein Symbol der uneingeschränkten Macht und Gewalt Salomos, Gottes auch des Ordensmeisters in der Regierung des Baues. Tiere. Die heiligen Tiere, Animalia Sanctitatis, erscheinen zuerst auf den vier Armen des großen Andreaskreuzes im fünften Grade. Im Südost der ruhende Engel, im Nordwest der ruhende Ochse, im Nordost der ruhende Löwe, im Südwest der Adler. Alle vier standen auf Pfeilern in Salomos Tempel. Wanderung. Im ersten Grade wandern die Lehrlinge vom Westen nach Osten, um das Licht aufzusuchen. Im dritten Grade wandert der Meister von Osten nach Westen, um das Licht zu verbreiten. Wort. Das Wort im ersten Grade Yakin, das heißt Gott hat mich erschaffen, es ist den Lehrling gegeben von Salomo zur Erinnerung an den linken Pfeiler bei der Vorhalle des salomonischen Tempels. Historisch bedeutet das Wort J den Vornamen von Jakobus Molai. Die Worte im dritten Grade A, das neue Meisterwort Magbenak, B, das alte Meisterwort Jehova. Das alte und neue Meisterwort werden beide in geschlossener Kette zugeflüstert. Magbenak, das Fleisch löset sich von den Knochen oder der Körper ist verweset. Wir haben erhalten dieses Wort im mittleren Raume, das heißt im Mittelpunkt zwischen den vier Weltgegenden. Das besondere Meisterwort der 671 Meister, diese kabbalistische Zahl ist im 9. Grade erklärt, war damals Adonirams Symbolum, welches Jehova war. Die Meister hatten zur Zeit Adonirams nur ein Meisterwort Jehova, vergleiche im Artikel Gabaon, wodurch sie sich von den Lehrlingen und Gesellen unterschieden. Das Wort im fünften Grade, Jehova, das alte Meisterwort ist hier wieder angenommen. Beide sagen es sich auf einmal ganz in das linke Ohr, nachdem sie unter der ersten Berührung J gesagt haben. Das Wort im achten Grade, Rabbi quo habitas, wo hat der Meister seinen Sitz? Y. Wie sich Y in geometrischer Weise in unsere Symbole einreiht, darüber muss ich auf meine symbolischen Untersuchungen verweisen. In unseren Akten kommt es mannigfachig und gerade an bedeutendster Stelle vor, ist aber bis Ende der Akten vom 9. Grade noch nicht erklärt. Zeichen. Namentlich findet sich schon sehr früh, dass einzelne Zeichen nie außerhalb der Versammlung gemacht werden dürften. Der Freimaurer wird erkannt durch die allgemeinen Zeichen des Ordens, welche unzählige sind und durch Darstellung von Winkeln, wassergleichen und senkrechten Linien gemacht werden. Das Halszeichen der Johanneslehrlinge wird geschrieben und bedeutet das Gelübde, sich eher den Hals durchschneiden zu lassen, als das geringste von den Geheimnissen des Ordens zu verraten. Es ist von Salomo bestimmt. Es bedeutet historisch Molais Märtyrerzeichen, das heißt den Winkel, den Galgen, an welchem er in die Flammen aufgezogen wurde. Das Brustzeichen bedeutet, erstens, dass ich mir lieber das Herz ausreißen lasse, als das Geheimnis entdecken. Das Zeichen im dritten Grade bedeutet, moralisch die höchste Verschwiegenheit und Treue, dass man sich lieber die Eingeweide ausreißen und sie im tiefsten Grunde des Meeres versenken lassen, als die Geheimnisse entdecken will. Darum darf es auch nur in der Meisterloge gemacht werden. Das Zeichen im neunten Grade, erstens das Erkennungszeichen, ebenfalls ein Kreuz, ein X. Zeit. Historisch werden mit diesen 5 Stunden 5 merkwürdige Zeitpunkte im Orden bezeichnet. Um 12 Uhr wurde der Tempelorden in der Kirche des Heiligen Grabes eingesetzt. Um Mittag wurde Molai gefangen, um Vollmittag nach dem Schafott geführt, um Vollmitternacht versammelten sich die neuen Stifter, den Orden wieder aufzurichten. Zirkel. Das Setzen des Zirkels auf die Brust erinnert, dass in unserer Brust nie ein Herz schlagen soll, welches jemals die Verbindungen zu brechen imstande ist, welche unser Mund angelobt hat. Der in gerade abgeteilte Zirkel, der in einigen Logen Adonirams Sarg als den Mittelpunkt des zerstörten Tempels umgibt, bedeutet sowohl die Erde als den ganzen Weltkreis. Die 12 Kammern darauf bedeuten allegorisch, erstens die Einteilung des Tages und Jahres in Stunden und Monate, zweitens die 12 Beförderungsschritte des Ordens, wovon die 3 letzten die 4. Hauptabteilung ausmachen. Wir sind erschüttert über diese Fülle des Judentums. Das also ist das geistige Gut, in welchem der Hochgrad Freimaurer lebt und aufgeht. Nun wissen wir, was sich der Hochgrad Freimaurer denkt, wenn er in der Loge oder im profanen Leben auf Grabmälern, Denkmälern, Briefmarken, Firmenzeichen usw. freimaurerische Zeichen erblickt. Das ist also das Geistesgut, das dem Freimaurer in vielen Jahren in zahlreichen Unterrichtsstunden von den Hochgradbrüdern beigebracht wird. Dazu haben die großen Dichter und Kämpfer unserer deutschen Geschichte gelebt und gewirkt, dass das Leben des deutschen Menschen dem Andenken an Jehova und Salomo, an Adoniram und an den Großmeister eines sittlich verkommenen und okkulten satanischen Geheimordens gewidmet werden soll. In dem Werk Induziertes Irresein durch Okkultlehren weist die Psychiaterin Dr. M. Ludendorff in dem ausführlichen Abschnitt Künstliche Verblödung durch Symbolik als Ärztin nach, welche Schädigungen der Denkkraft und der Urteilskraft durch die jahrzehntelange Pflege dieser Symbolik hervorgerufen werden. In wissenschaftlicher Weise wird uns in diesem Werk gezeigt, wie nach den Gesetzen der Psychiatrie gerade durch die geometrischen Symbole Kubus, Rechteck, Dreieck, Fünfeck, Sechseck, Achteck und durch die Zahlenmystik besondere Verstandesschädigungen hervorgerufen werden. Wir verstehen nun auch, dass ein unverbildeter und natürlich urteilender deutscher Mann erst viele Jahre lang bearbeitet werden muss, bis er solches Geistesgut als heilig zu nehmendes Geistesgut annimmt, anstatt es schärfstens abzulehnen. Ganz allmählich im Laufe der Jahre und nach muss ihm diese Kost beigebracht werden. Bei vielen deutschen Menschen ist das deutsche Blut trotzdem so stark, dass sie nie in ihrem Leben für die Hochgrade geeignet werden. Sie würden zweifellos diesem Geistesgut nicht die nötige Ehrfurcht entgegenbringen und sie werden deshalb in den unteren Graden belassen. Einer der bekanntesten Rasseforscher hat mir persönlich bestätigt, dass die Bilder der meisten altpreußischen Hochgrad-Freimaurer vorwiegend vorderasiatische Züge aufweisen, auch wenn sie nicht als Juden gelten. Diese Tatsache überrascht nicht. Menschen mit asiatischem Einschlag fühlen sich zweifellos durch dieses Geistesgut angezogen und sind infolgedessen blutmäßig für die Hochgrade geeignet. Wir verstehen jetzt auch, warum die höchsten Hochgrad-Freimaurer der großen Landesloge dem Kronprinzen Friedrich, dem späteren Kaiser Friedrich III., den hartnäckigen Widerstand entgegensetzte, als er mit deutscher Wahrheitsliebe Forschungen über die Entstehung des Ordens und der Lehrart und über die Entstehung und Deutung des Brauchtums veranlassen wollte. Der Kronprinz ist mit seinem Wollen nicht durchgedrungen und er hat im Jahre 1874 sein Amt als Ordensmeister niedergelegt. Diese Zusammenhänge und diese Deutungen konnten einem deutschfühlenden Hohenzollernfürsten selbstverständlich nicht mitgeteilt werden. Vergleiche hierzu die Ausführungen über Kaiser Friedrich III. In dem Abschnitt Geschichtliche Betrachtungen.